eingerahmt von den Vulkanen, fließend ab vom Meer gebaut. Im Westen die phlegräischen Felder, Solfatara, der Eingang zum Hades durch den Lago d'Averno. Im Osten der Vesuv neben seiner ruhigen Frau. Schlammlawinen, Erdbeben. Tote Vögel fallen vom Himmel. Die Hölle und das Paradies. Chiascuro. Ein poetisches Hörstück über die Stadt Neapel von Alban Nicolai Herbst. Und es scheint, dass das alles mit Singen zu tun hat. Vom Singen herkommt und im Singen endet. Chiascuro. Ich liebe diese Stadt, liebe ihre Hitze und Hitzigkeiten, liebe das Wirbelige der Gassen, den Lärm, die Orgien der Obst- und Gemüseauslagen, liebe den Schweiß und die heiseren Rufe, liebe die verschmitzten Gaunereien, aber ein aufrechtes auch, das hier auf Schritt und Tritt begegnet. Straflos konnte darüber hinweg kein Vogel den Fittich schwingen zum Flug. So giftig ergoss sich der Hauch aus den schwarzen Schlünden empor und strömte hinauf zur oberen Wölbung. Liebe die Offenheit und Neugier. Liebe die Verkehrsstaus, in die vom Meer her der Wind fährt, die Wildheit der Gerüche nach Gewürzen, Scheiße und Abgas und die plötzlichen Stillen auf dem Vomero. Liebe das Hallen in Katakomben und Kirchen, Synthese aus Lebensbejahung und Lebensergebung. Aber es fängt an mit dem Sprechen. Nicht sprechen im europäischen Sinne. Es ist ein Durchlaufen aller erdenklichen Klangfarben. Immer mit der Tendenz, in Gesang zu münden. Es ist Zärtlichkeit, Weichheit. Chiascuro. Ist der raue, schwere Laut der Fischersprache. Sind die wendigen städtischen Akzente der Lazzaroni. 1979, 100 Schnelle, aufgeregte Staccati. Und milde, betreuende Legati. Das Pathos der Kommandatori. Seufzen, Schmeicheln. Lästern der Kavalieri. Da ist das Flüstern der Huren. Und da ist das warme und gute Reden der Liebenden. Morde 1997, 130 Morde 1998, 132 Morde 1999, 190 Morde 1999, 91 Morde 2000, 118 Morde 2001, 80 Morde 2002, 63 Morde 2003, 83 Morde 2004, 142 Morde 2005, 90 Morde. Liebe den Blick übern Golf, vom Posilippo zum Vulkan, von Chiaia nach Capri und dem gekrümmten Zeigefinger Sorrens. 92, 160 Morde, 1993, 120 Morde, 1994, 115 Morde, 1995, 148 Morde, 1996, 147 Morde, 1997, 130 Morde, 1998, 132 Morde, 1999, 91 Morde, 2000, 118 Morde, 2001, 80 Morde, 2002, 63 Morde, 2003, 83 Morde, 2004, 142 Morde, 2005, 90 Morde. Starten zu Fels, in indes der einen ertrunkener Leib schwemmte ans Ufer des Golfs. Wo er aufs Land gespült wurde, erstand die erste Stadt Neapel, zu Füßen des Felsens Pizzo Falcone. Partenope. So ward erzählt. Eine ungeheure Schlammlawine dann. Ein Erdrutsch, ein Beben. Und etwas tiefer ins Festland hinein wird die zweite Stadt gebaut. Neapolis. Partenope war untergegangen und wird doch noch immer besungen. Dort steht sie, sieht bescheiden sich im Spiegel der Wellen an und weilt und schämt sich und blickt hinan zu jenem Schlummerhügel. Endymion, ich liebe dich. Und drückt auf ihn der Sehnsucht zartes Siegel. Endymion, auch du. Du liebest mich. So sang Partenope. Mit süßen Schmerzen fuhr ihrer Stimme Pfeil zu meinem Herzen. Erweist sich die Grausamkeit als das eigentliche Fundament des wirtschaftlichen Unternehmertums. Auf sie zu verzichten, bedeutet alles zu verlieren. So giftig ergoss sich der Hauch aus den schwarzen Schlünden empor. Dem reisenden Bürger, der bis Rom sich von Kunstwerk zu Kunstwerk wie an einem Staket weitertastet, wird es in Neapel nicht wohl. Im Feuerdunst der Stadt. Hier werden 70% des italienischen Jahreshaushalts erwirtschaftet, an der Wohlfahrt sowohl Italiens als auch besonders der Napoletaner nahezu komplett vorbei. Hier führt das Elend hinab, wie es vor 2000 Jahren in die Krypten führte. Noch heute geht der Weg zu den Katakomben durch einen Garten der Qualen. Noch heute sind die Enterbten darin Führer. Beginnen Sie anders, bitte. Beginnen Sie mit der Hoffnung. Fangen Sie mit Don Antonio an. Don Antonio Lofredo von Santa Maria de Sanità, der die jungen Arbeitslosen von der Straße holt, damit sie der Camorra entgehen. Beginnen Sie mit Don Peppino aus Casal di Principe, dem ermordeten Priester, von dem Roberto Saviano erzählt. Oder mit ihm selbst, der wie alle, die sich nicht unterdrücken und nötigen lassen, das Opfer auf sich nimmt. Immer wenn ich nach Neapel komme, ist mir, als ginge es um etwas. Als hätte ich's mit purer Existenz zu tun, rein in ihrer Direktheit. Wirkliche, das heißt begründete Angst. Wirkliche, das heißt begründete Lust. Und aber beginnen Sie mit den Blicken, die über das Meer gehen und ihresgleichen sonst nirgends haben in Europa. Ja, mit Europa müssen Sie beginnen. Doch aber kein Bild erfasst sie. Die Tiefe dieser Stadt, die blaue strahlende Helligkeit ihres Meeres, die geweißte Pracht der Palazzi, die Schatten der Bassi, die Enge des täglichen Lebens, aus dem nur die Straße heraushilft, auf die in den spanischen und griechischen Vierteln und denen des Mercato-Quartiers manch alte Frau hinausschaut. Balkone, deren Türen immer offen stehen, damit man die Geräusche aus den Gassen verfolgen kann. Hier nehmen die alten Leute am Leben noch teil. So, immerhin. Sind nicht weggesperrt. Die alten Herren versammeln sich wie je auf der Piazza. Jede private Haltung und Verrichtung wird durchflutet von Strömen des Gemeinschaftslebens. Die meist kleinen Innenquadrate der Geschäfte erweitern sich nach draußen über die Stände. Sei es besonders der Fisch, sei es der Schuhverkäufer und fliegender Händler. Technischer Krimskrams oft und Lawinen von Kitsch und Haushaltswaren. Tutto per la casa. Mit einem Zeugs gemischt, das schon beim ersten Gebrauch auseinanderfällt. Dazu Millionen Schmuggelartikel. Straflos konnte darüber hinweg kein Vogel den Fittich schwingen zum Flug. Nie habe ich eine Razzia erlebt, so oft ich auch hier war. Wen denn schnappte man auf? Ein paar bitterarme Nordafrikaner, Zentralafrikaner, bitterarme Inder. hinter all denen harrt eine Reservearmee auf frei werdende Plätze. Wie die Stube auf der Straße wiederkehrt, mit Stühlen, Herd und Altar, so, nur viel lauter, wandert die Straße in die Stube hinein. Das Elend hat eine Dehnung der Grenzen zustande gebracht. Viel Zeit braucht die Camorra nicht aufzuwenden, um vakante Plätze zu besetzen. Zumal ein illegaler Kleinhändler oft deutlich mehr verdient als jene, die es, und man ahnt, um welchen Preis, zu eigenen Lädchen gebracht haben. Und diese Stadt liebst du? Liebe ist Projektion, immer. Immer auch. Neapel vom Meer aus zu lieben, ist leicht. Die Illusion ist das Fleisch auf den Dingen. Wir entscheiden uns. Etwas in uns entscheidet, ob wir lieben wollen. Das gilt Personen gegenüber nicht minder als für Orte. Wie eine Taube stirbt. Ich höre Feder schlagen. Sehe zur Seite. Etwas klatscht auf. Etwas Weiches, aber hart. Im Hof des alten Palazzos parken Wagen. In der Portiere sitzt der Portier, liest die Zeitung. Von der Straße rührt der Krach von Mopeds und der Dreiradkarren herein, der Autos und kleinen Laster. Auf dem Boden verdreht sich eine Taube und stirbt, den Kopf halb unter einen zuckenden Flügel verrenkt. So sieht sie mich an und versteht nicht. Einen Augenblick vor dem Ende gibt es eine Art Scham. Hier nennen sie das Scorno, ein bisschen wie Nacktheit in der Öffentlichkeit. Die letzten Blicke, rote, bevor die Augen sich schließen, trage ich mit mir davon. Mit dem Bus in knapp einer Viertelstunde vom Flughafen zur riesigen, von unübersehbaren Bauzäunen und leidenschaftlichem Verkehrstumult geprägten Piazza Garibaldi gekommen, die sich vor Neapels Hauptbahnhof bäumt. Mir tropft der Schweiß von den Brauen und läuft in kleinen Bächen in meinen Nacken. Vorbei an den Ständen der Schwarzen, die zu Hunderten das nördliche Bahnhofsviertel bevölkern, wo man an jeder Ecke eine schmutzige und verwinkelte Telefonzentrale sieht. Die Hinweise und Namen oft in arabischen Lettern. Arafat Phone Center, Serengeti Phone Center, Phone Center Al-Arabica. Hier herauf langt von den östlichen Hafenanlagen der befahrene Corso Garibaldi, der nach Secondigliano hinaufweist, einer endlosen, sich jenseits der Tangenziale ausbreitenden Mietshaussiedlung, deren Gebäude, weil sie von Weitem wie Segel aussehen, Wele genannt sind. Scharfer sozialer Brennpunkt, aus dem die Camorra Menschen schöpft. Schon im 17. Jahrhundert, die spanischen Herrscher taten es so. Es war für uns stets eine unermessliche Goldgrube, die unserem Thron das Heer lieferte, das zur Führung der Kriege notwendig war. Die permanent wachsenden Abgaben und Zölle provozierten 1647 eine der berühmtesten Volkserhebungen der Geschichte, angeführt von dem Fischer Masaniello, dessen rote Kappe 150 Jahre später zum Symbol einer ganz anderen Erhebung wurde. Nunmehr der französischen Revolution. Ich stehe an der Mündung des im Volksmund Rettifilo, der Schnurgerade, genannten Corsus Umberto, der diagonal zum Molo Beverello, dem großen Fährhafen, führt. Hier tobt der Schuh-, Bekleidungs- und Nutznibbesmarkt. Auch dies ein Zug. Südlich darunter das historische Gebiet des Hafenmarktes. Gemüse, vor allem aber Fisch liegt blank. Muschelarten, Kalamari. Basarhafte Allheit. Allheit. Alles wird bewohnbar gemacht und wieder bewohnt. Jede Ruine. Die Häuser gebärden sich wie kopulierende Menschen. Allheit. kein Stückchen Eisen, Leder, Tuch, Leinewand, Filz, das nicht wieder als Trödelware zur Markte käme und das nicht wieder von einem oder dem anderen gekauft würde. Hier sind die Gassen seltsam schräg ineinander geschoben und... Ah, meine Herberge. Ich werfe einen Blick auf die weite Terrasse. Da werde ich rauchen. Da werde ich vor allem auch schreiben und meine Mahlzeiten einnehmen. Einen Tag später wird Michele, der Padrone, mir sagen, "È la tua casa." Aufgenommen sein. Der Geruch von geronnenem Blut, der schon in den Putz der Wände eingedrungen ist, erinnert an rostiges Eisen. Als des Avernischen Sees pesthauchende Kluft sie erreichten, hoben sie rasch sich empor. Ein Ort, einzigartig im Guten wie im Schlechten. Jeder Pfeiler, jedes Hauses wurde mit dem Blut von Menschen gebaut. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Beim Anblick eines Treppenaufgangs denke ich an den Kreislauf des Zements. Beim Anblick einer Fensterfront an den Aufbau des Gerüsts. Ich denke an den Mörtel und an die Maurerkelle. Vielleicht hat man, wenn man auf bestimmten Breitengraden geboren ist, zu bestimmten Materialien eine besondere Beziehung. Die Götter zurückholen. In Süditalien existiert kein Wirtschaftsimperium, das nicht aus der Baubranche hervorgegangen wäre. Beschwörungen durch den Blick. Durch das Blicken. Der vielgerühmte Frohsinn ist nur Schnelligkeit, Hass, davonlaufen, noch zurechtkommen wollen. Aber es ist ein für Fremde künstlich aufgezogener Spaß. Die erste Stadt der dritten Welt in Europa. Das Elend der unteren Bevölkerungsschichten, das den Unvorbereiteten entsetzt, gibt sich stolz. Mit einer Art von düsterem Fatalismus bildet den schweren und bitteren Grund dieser düsteren Metropole unter der alles versengenden Sonne, unter dem dunkelroten, weitgereisten nordafrikanischen Mond. Terzo Mondo, so heißt ein zweiter der furchtbaren Stadtteile im Norden, den nach dem Zweiten Weltkrieg eine ungeheure Zementmasse aufgetürmt hat. Lava eines künstlichen, des kalkulierten Vulkans der Ökonomie. Mietskaserne um Mietskaserne. Mahnmale der wildesten Bauspekulation der italienischen Geschichte. Die Stadt ist felsenhaft. Aus der Höhe, wo die Rufe nicht heraufdringen, vom Castel San Marino gesehen, liegt sie in der Abenddämmerung ausgestorben, ins Gestein verwachsen. Porös wie dieses Gestein ist die Architektur. Bau und Aktion gehen in Höfen, Arkaden und Treppen ineinander über. Von Buenos Aires schrieb Borges einmal, es sei eine Stadt reinster Imagination. So im Abendland Neapel. Napoli. Paliopaia. Napoli. Partenope. Von den Zinnen einer burgähnlichen, wahrscheinlich englischen Villa, die einen Bergfried hat, fließen, hängen geblieben wie in Schütten, Lavendel und Bougainvilleen herab. Man meidet das Definitive, Geprägte. Keine Situation erscheint so, wie sie ist, für immer gedacht. Keine Gestalt behauptet ihr so und nicht anders. Tote Vögel stürzen vom Himmel. Die Gebäude bemehlt in Zement, gewälzt in Zement ohne Wasser. Ein bestimmtes Licht ruft diesen Eindruck besonders morgens hervor, wenn man für den ersten Kaffee durch die Gassen streicht, die sich den Schlaf aus den noch matten Fenstern weiden. Aber das Licht muss nur wechseln. Schon beginnen die Farben zu tanzen. Chiaroscuro. Oder sie glimmen. Die scharfen Kontraste lassen die Kamera versagen, wenn man von unten her, etwa im Chiaia der Via de Mille, westlich den Pizzo Falcone-Felsen und im Rücken das Meer, den steilen Hang des Vomeros hinaufschaut, den langen, teils gewundenen Stufen der steinernen Stiegen folgend. Athen, Konstantinopel, Alexandria, Palermo, Venedig und jetzt auch Genua, sie alle leiden am Mal Mediterranee. Sie alle scheinen außer ihrer Zeit zu stehen, reglos, trostlos. Wenn Sie sich dann noch vorstellen, dass in die Räume zwischen den Treppen engste, aber hohe Hausgebilde gebaut sind, auf denen wiederum Häuschen und Nischen und Quaderkammern, dann haben Sie das Bild. Städte des Niedergangs, Städte der Auszehrung, sie alle verwesen langsam in ihrer heruntergekommenen Schönheit. Es bleibt die Tatsache, dass es in Neapel eine von den Menschen bewohnte Oberwelt und eine von den Geistern und den Stimmen bewohnte unterirdische Welt gibt. Diese Unterwelt erstreckt sich von der Stadtmitte Neapels, die voller Katakomben und unterirdischer Friedhöfe ist, bis zu den in Tuff gehauenen Grotten der Küste des Posillipo. Und sie reicht bis zur Höhle der Sibylle von Kuma, jenseits von Pozzuoli und Baia. Es existiert kein Netz, das die Arbeitskräfte sozial sichert. Gibt keine verbrieften Rechte, keine zulässigen oder unzulässigen Entlassungsgründe, Sonderregelungen, Urlaubsansprüche. Der elegante Napolitaner, um die 70 mag er sein, der mich im Bus anspricht, die Rede sucht. Im Bus auf der Terrasse. Übermorgen. Wie arrogant er über Neapel schimpft, aber so, dass gerade in seiner Arroganz der Stolz auf seine Stadt glüht. Projektion. Von einem dritten Purgatorium schreiben, ohne die Erzählung des ersten beschlossen, geschweige das zweite begonnen zu haben, so türmt sich meine Erzählung dieser Stadt, wie sie sich um sich selbst. Es wird nicht getrennt. Vorläufigkeit ist die Regel. Wenn Rom die ewige Stadt ist, dann Neapel der Ort der fließenden Zeit und der fließenden Grenzen. Buongiorno. Prego. Quella crema, per favore. Crema. Il matrimonio è la tomba della morte. Sagte zu mir in den Katakomben des heiligen Gennaro meine schöne Führerin durch die Unterwelt. Und eine noch schönere in der Santa Maria del Anime del Purgatorio Arco. Lachte leise. Es war die schönste Frau, die ich jemals sah. Eine zweite Kirche ist da, unter die erste in den Tuffstein gewölbt. Die Stadt dynamischer Prozesse. Es kommen junge Frauen her und beten um einen Geliebten. Con 22. Imagina. Mit 22. Stell dir vor. Auch sie und ihr Spott, dieser jungen Modernen, sich ihrer selbstbewussten Erscheinung, spottet der Verdinglichung. Ewig ist das Blau des Golds. Und wir spazieren allabends zum Meer oder sehen auch nur zu ihm hin, um uns dessen bewusst zu werden, es sinnlich zu erfahren, immer wieder neu. Es liegt etwas in der südlichen Luft. In dem Himmel, dem Meer, der Sonne, den Bäumen, was Leiden nicht zulässt und ein Rückwärtsschauen nicht erlaubt. Ein Toter pro Tag ist zum Rhythmus Neapels geworden. Auf die silberblaue See schauen und auf den Doppelbuckel des Vesuvs, den eine horizontale, tiefe, weißliche Wolkenbahn untergrenzt. Geradlinig und flach zieht sie sich vom Meer über die östliche Stadt. Wie da der italienische Pop aus dem angesagten Vanilla-Café heraustönt. Und Luftballons werden verkauft. Und Vodafone verteilt Werbeprospekte. Stimmbänder wie gespannte Bogensehnen, da schnellt der Schrei in die Luft. Wie Revolverschüsse durchstößt er die milchige, klebrige Schicht des brodelnden Klangs. Lazzaroni, das war für lange Jahrhunderte der Name der arme Leute-Müßiggänger, die man heute Barboni nennen muss. Clochards, die nie gingen, sondern immer an den Straßenecken hockten und sich um nichts zu kümmern schienen als um Sonnenschein und Schatten. Eine Menschengattung, die sonst keine einzige Stadt der Welt besitzt. Orpheus. Je mehr ich mich umsah, je genauer ich beobachtete, desto weniger konnte ich, weder von der geringen noch von der mittleren Klasse, weder am Morgen noch den größten Teil des Tages, ja von keinem Alter und Geschlecht, eigentliche Müßiggänger finden. Nirgends ein Eckchen, an dem nicht irgendwo gehämmert, gefeilt und gefeilscht, wo nicht gebaut und gefegt wird. Leben heißt hier vorwärts streben. laufen, ohne zu verweilen, ohne auch nur kurz stehen zu bleiben, ohne sich umzusehen und sogar unter Tränen weiterzulaufen. Außer während der Siesta, wenn die Sonne derart prallt, dass man sich in die Wohnungen zurückzieht, die von tiefen Markisen vor dem Licht und der Hitze leidlich geschützt sind. Dämmerschlaf vor dem Lärmen des Abends. In Secondigliano hatten sie Liebeslieder im Ohr, wenn sie zum Töten gingen. Triller, Kadenzen, hier klar artikuliert, fast rein, doch wütend und böse, wie von Sterbenden katastrophisch ausgerufen. Dann wieder fantasievolle Modulationen, heißblütig streichelnd, sehnsüchtige Schauer des Lebens, der Zeiten, sich überbietende, sich überlagernde Stimmen. Wie, als ich westlich hinter der Piazza Dante in den Kreuzgang des Konservatoriums trat. Aber du hast doch deine Terrasse noch gar nicht verlassen. Alles dort zusammenging. Aus den Fenstern die Etüden der Musikstudenten und aus dem von immer wieder geöffneten Glastüren abgetrennten Saal die Orgel. Der Jazz, das Geplauder der Vögel und von der Via San Pietro a Maiella der Krawall. Minutenlang standest du und lauschtest. Hättest Stunden so stehen bleiben können. Hier war nun alles beisammen, das in- und aufeinander verschlungene, auseinanderwogende, sich gegenseitig behauptende, alles war im Klang. Draußen, drinnen, außen, innen, man selbst, die anderen, Lachen von der Straße, Flüstern im Kreuzgang, Konzentration der Etüden, ein abrupt losbrechendes Stimmengemisch, das sowohl Streit sein konnte, wie leidenschaftlich Erklärung. Kaum hatte das Wort er gesprochen, als dicht vor des Mannes Augen vom Himmel herab zwei flatternde Tauben sich schwangen und in das Grün sich setzten. Sofort erkannte der Muttervögel der treffliche Held. Die letzten Blicke, rote, bevor die Augen sich schließen, trage ich mit mir davon. Orphos! Orphos! Endymion! Dass Neapel nicht museal ist wie Rom, lässt uns auf Schritt und Tritt umso mehr dem Tod begegnen, als die Kontraste, die das Licht gegen die architektonische Weite in die architektonische Enge wirft, ganz besonders hart sind. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Napolitaner den Tod um Hilfe anrufen. Auch noch die Jugendlichen? Sie sind mit ihm übers Wasser verbunden, das oben fließt und unten. Solch tiefen Brunnen hatten die Häuser. Sie reichten bisweilen 40 Meter zum Grund hinab. Und die Brunnenmänner, die sie reinigten, Pozzani, sah man abends aus der Tiefe steigen. Porosität. Das Trinkwassersystem aus Grotten und Rohren und in den Stein geschlagenen Zisternen funktionierte 2000 Jahre lang. Erst die Cholera, 1885, erzwang ihre Schließung. Im Zweiten Weltkrieg wurden die Tunnel und Höhlen zu Luftschutzbunkern. Wie die Katakomben. Die materielle Ähnlichkeit von Tuff und Knochen. Übrigens zeichnen sich bei genauerem Hinsehen die meisten Ereignisse im menschlichen Leben durch eben diese Eigenschaft des Offenseins, des Unabgeschlossenseins aus und schweben ohne irgendeine Lösung über den Menschen. Auf der Via Vergine, bereits Rione Stella, trägt ein Mann einen Hut voll gedörrten Meergetiers, Seesterne, Muscheln, sogar Garnelen. Sich gegen die Wirklichkeit zu verteidigen, heißt eine Wirklichkeit erfinden. In einen Palazzo trete ich ein, trete auf einen Hof, der wie der Bau verfallen. Aber geschmückt sind noch immer die Kuppeln hinter den Bögen der hohen, doch leeren Geschosse. Gleichwohl sind einige Wohnungen wirklich bewohnt. Zimmer neben Zimmer und derart, dass immer neue Zimmer nach Bedarf darüber oder lieber noch daran, daneben gebaut werden können. Daraus und nicht etwa aus dem antiken Sinn für die Horizontale ist auch das sich breit erstreckende der meisten italienischen Häuser zu erklären. So plaudern wir. Auf der Terrasse. Auf der Terrasse. Einen Kaffee? Die Freundin der Hotelier holt einen Stadtplan, faltet ihn aus. Was ich sehen möge. Oh nein, ich sei schon so oft hier gewesen, das tut mir leid, aber nein, ich brauchte keine Führung. Sie hakt freundlich nach, prüft, aber als ich Stella den Stadtteil erwähne und vom Vomero erzähle, schlägt sie lächelnd ihre Karte wieder zu. übers vielleicht entgangene Geschäft kaum enttäuscht, eher geschmeichelt. Aber auf der Galerie, in den oberen Rängen überhaupt, da wohnt das wahre Publikum. Mit feinem Ohr, mit skeptischem Blick. Chiaroscuro. Ein nächster Gast gesellt sich uns bei. Ein Russe, der noch vor kurzem in Spanien gewesen. Ein hagerer Mann mit schütterblondem Haar und sehr langen Händen. Wir sprechen ein Kauderwelsch aus Italienisch, Spanisch, Englisch. Er macht an der von Anton Dorn gegründeten Stazione Zoologica ein Examen in Meeresbiologie. Das absolviert man es hier einem, so erzählt er, fast alle anderen Länder öffne. Neapel ist nicht nur der Gründungsort der modernen Vulkanologie, sondern auch der Meeresforschung. Eine ganze Viale ist nach Dorn benannt. Wie auch von Friedrich II., dem deutschen Stauferkaiser, die erste laizistische, also nicht glaubensgebundene Universität Europas in Neapel gegründet worden ist. Für das Hochmittelalter eine Sensation. Der Kirche freilich. Skandal. Schokoladeüberzogenes Gebäck kommt aufs Tischchen. Die Glasur schmilzt in der Wärme. Erwachend in den Gassen. Wie überall im tiefen Süden besteht die Zeit nicht aus gegeneinander abgegrenzten Einheiten, sondern die Minuten sind flüssig. Endymion. Spatzen jubeln im ersten hallenden Fahrzeuglärm. Darüber, in der Bar. Noch immer auf der Terrasse. Bin ich nicht schon seit Wochen hier? Ein Glockenspiel zu dem, den italienischen Radiopop mitbrumselnden Mann hinter der Theke. Ins Gesumme das Zischen der Espressomaschine. Hier und da rattern Blechrollos auf. Die noch benommenen Straßen weckt der Duft überall des allersüßesten Backwerks. Süße und Blut. Du bist doch aber noch gar nicht hinaus. Nur wenige Bars haben geöffnet. Immer wieder die Blechrollos. Ausgestorben die Piazza del Mercato, wo sie Masaniello hingerichtet haben. Noch ausgestorben. Das Leben beginnt zaghaft um 17:30, wenn die kleinen Müllautos brummen, denen im Gefolge Hunde und Scharen von Möwen, die sich, jedenfalls schreien sie so, um die Aufmerksamkeit der Straßenfeger streiten. Als ich das Hotelchen verlasse, sind die aber alle schon weg. Stattdessen buhlen erwachende Tauben. Sofort erkannte der Mutter Vögel der Treppe. Dazwischen schneidet immer mal wieder die Säge eines Motorrads. Die glänzenden Lavasteine vor den Fischläden werden mit scharfem Wasserstrahl bespritzt. Das Museum Hermanitsch auf dem Monte Santo über der Altstadt. Gekreuzigt auch eine Frau, übergossen mit Blut, echtem. Es scheint ihr aus dem Mund zu laufen, zwischen die Brüste bis zu den Beinen hinab. Und immer wieder das Kreuz, die Tiara, der Krummstab. Die Decke des Mittelschiffs, ein einziges gelb-goldenes Kassettenglühen. Deine Liebe gegen die Realität verteidigen. Das poetische Recht gegen sie durchsetzen. Dass ich sie aber verteidigen muss. Gewiss wäre der Neapolitaner ein anderer Mensch, wenn er sich nicht zwischen Gott und Satan eingeklemmt fühlte. Immer Erde in der Hand haben. Poetologie des Reisenden. Zwei Achtjährige rasen abends durch die Gassen, auf Motorrädern mit richtigen Motoren. Die Kinder langen kaum an die Pedale, rasen in die auseinanderspritzenden, aufschreienden Passanten mitten hinein. Carabinieri versuchen, die Gefährte zu stoppen, aber ihr Wagen bleibt in dem Gedränge stecken. Die sollen sich nicht einmischen, sagen die Männer. Die Frauen sind anderer Meinung. Der Staat solle sich erstmal um die versprochenen Arbeitsplätze kümmern, sagen die Männer. Alles andere sei Privatsache. Die Auseinandersetzung wird fast Streit. Die Kinder kommen aus einer nächsten Richtung und röhren abermals mitten in die Menge hinein. Wo magst du heute hin? Der Palazzo Don Anna. In den oberen Stockwerken wohnten Adlige, die Fürsten Colonna, die Marchesi von Bugnano. In den Zwischenstockwerken wohnte das Bürgertum. In den unteren das Volk. Jene eigenartige Vermischung von natürlicher und konstruierter Geografie, von Leben und künstlerischer Form. Die von der für Neapel so typischen und viel diskutierten Vermengung der Nachbarschaften, welche unter den Neapolitanern eine außerordentlich starke Homogenität, genauer gesagt eine wirkliche Form von Kultur hervorbrachte, ohne jedoch die Unterschiede der sozialen Schichten aufzuheben. Die für mich nicht nur eine Idee oder ein intellektuell erlerntes Konzept ist. Rätselhaft funkelt er in der Dunkelheit, ob nun wirklich oder fiktiv, echt oder falsch. Die Wirklichkeit erfinden. So ist der Gang der Welt. Ohne dieses Funkeln würde sie ins Nichts absinken. Doch welch eine Enttäuschung. Verschlossener, heute argwöhnisch bewachter Besitz sehr begüterter Bewohner. Nix Porosität. Wer fremd ist, ist nur in der Fremde daheim. Im Hitzedunst des Soleone, Löwensonne. 2002, 63 Morde, 2003, 83 Morde. Der um Neapel herum vergrabene Giftmüll mit falschen Clearingpapieren, unüberbietbar billig entsorgt, hergekarrt aus ganz Italien, verscharrt, die Behälter leckgeschlagen und von billig gedungenen armen Kindern in Brand gesetzt. Die chemische Gülle sickert in die Felder, deren Bauern nun Missernten haben und also ihren wertlos gewordenen Grund um Cents an die Camorra verkaufen, die dann auch diese Felder als Deponien nutzt. Unterm Pflaster glimmt das Feuer. Im Castel dell'Ovo, der Burg, die im Wasser den Hafen bewacht, sei, daher ihr Name, ein Ei verwahrt gewesen, das, solange es heil geblieben, die Sicherheit der Festung garantierte. Ganz Neapel habe Vergil auf einem Ei gegründet. Doch fast immer, durch seine ganze Geschichte, waren die Napoletaner auf der Seite der Macht. Nicht bei den Faschisten? Nein, da nicht. Neapel war die erste Stadt Italiens, die sich ohne fremde Hilfe befreite. Le Quattro Giornate di Napoli. 28.09. bis 1.10.1943. Das auf jeden Fall bleibt. Als dann erloschen der Brand und die Asche zusammengefallen, gießen sie Wein auf den durstigen Staub und die heiligen Reste. Und das kleine Küken. Pulcinella. Der schlaue und listige, grobe, tölpelhafte und gefräßige Diener bäuerlicher Herkunft. Spötter und Sprecher der armen Neapels. Und Masaniello, ihr wütender Rebell. Im 19. Jahrhundert dehnte sich die Stadt über den Vomero nach Westen bis über den mondänen Posillipo aus. Nach Osten aber, bereits im 17. Jahrhundert, den Küstenstreifen des Vesuvs entlang bis an die Halbinsel von Sorrent. Zu Anfang des 19. Jahrhunderts ist Neapel die drittgrößte Stadt der Welt. Im 18. Jahrhundert war der sogenannte Miglio d'Oro eine Lustküste voll herrlichster Palazzi. Heute ist die Meile mit den 18 Kilometer langen Hafenanlagen über Herculaneum und Torre del Greco eine sich den gesamten Vulkanfuß entlangstreckende, von der stark befahrenen Strada Statale di Giotto zerschnittene, unentwegte Siedlungskette. Das Zentrum Neapels indes, eingekesselt von den Betonwüsten der Sozialsiedlungen, bewahrt nach wie vor die griechische Anlage mit den sie reißbrettartig strukturierenden von Ost nach West Decumani und von Nord nach Süd den Cardines. Seltsam organisch haben sich die Wunden der furchtbaren Bombardierung geschlossen, quasi von unten aus der Erde nach oben, als hätten die Toten den Lebenden geholfen und eben ihrem Leben. Indes Ströme von Touristen, die ebenso schick gewordene wie verfallene Via San Biagio dei Librei durchströmen, um sich die berühmten Krippen anzusehen und jederlei Nippes. Straflos konnte darüber hinweg kein Vogel den Fittich schwingen zum Flug, so giftig ergoss sich der Hauch aus den schwarzen Schlünden empor und strömte hinauf zur oberen Wölbung. Und auch das Gassengewirr des spanischen Viertels am Vomero hat seine alte Enge und Steilheit behalten. Obenauf das bürgerliche Quartier aus dem 19. Jahrhundert, über Villen und Wiesen und noch darüber St. Elmo, die Burg, von wo aus man das östliche Neapel die spanischen Viertel, das griechische Viertel und die unendliche Wüste aus Betonbauten dahinter bis an den Hang des Vesuvs überschaut und nach Westen hinabsieht zur teuren, großbürgerlichen Chiaia mit der wohl berühmtesten Golfpromenade Europas, wo auf den Wellenbrechersteinen die Jugendlichen sitzen, um anzugeben und zu flirten. Und um sie herum toben bronzeglänzend die Leiber badender Kinder. Wie das Licht von Schwarz zu gleißen, so wechseln die Töne vom Lärm ins beinahe Stille. Chiascuro. Dahinter dann, über den Vomere und Chiaia hinweg, der Posillipo. Edelster, steil zum Meer abfallender Hügel. Von unten, von der Strandpromenade aus gesehen, wirkt Posillipo nur wie ein grüner Anker dieser Stadt, der ins Meer geworfen worden ist. Betrachten Sie es aber von irgendeinem hochgelegenen Belvedere genau, so werden Sie ein Neapel sehen, das einem riesengroßen Skorpion ähnelt, der seinen behaarten, stachelbewehrten Schwanz hoch aufgerichtet hat. Wie eine Abwehrgebärde gegen den Vulkan. Im Hinterleib aber die Paradiese von Baia, das Inselchen Nisida, schon Procida, zwischen Pozzuoli und Ischia. Schaut man aber nach Süden direkt, dann schwebt Capris Sphinxgestalt über dem flirrenden Wasser und grüßt, von ihr abgezwackt, zur Spitze der Sorrentiner Halbinsel rüber. Orphos. Endymion. Orphos. Du liebest mich. Auf der schon sonnenbeleuchteten Via Duomo fegt ein Ladenbesitzer den dünnen Stamm eines Bäumchens sauber. Er fegt und fegt. Allmorgendlich hier. Mit Ausnahme des Sonntags vielleicht bauen sie ihre Kartons auf und Kisten und spritzen den Boden der Gasse mit Wasser ab. Aus langen, wie Schlangen sich bäumenden Schläuchen. Allmorgendlich hier. Mit Ausnahme des Sonntags vielleicht tropft es seitlich aus den schiefstehenden Lieferwagen, in denen das Eis schmilzt, das die Ware kühlt, bevor sie auf die Auslagen kommt. Allmorgendlich hier, mit Ausnahme des Sonntags vielleicht, nimmt man in stets derselben Bar den Kaffee, mischen sich Händler und Müllleute, Boten und stolze Carabinieri. Und immer ist irgendjemand schon vorher da gewesen, um den Heiligen, die vieler Gassenecken ein stummes Segnen erteilen oder auch nur Mitleid mit ihnen haben, das alleine aus den Augen milde strahlt, frische Blumen zu bringen. Auch vielleicht, um zu Alba den Strom auszuschalten, der sie von nackten Glühbirnen anleuchten lässt. 1980 fielen über Neapel tote Vögel hernieder. Man machte dafür eine mysteriöse Erdstrahlung verantwortlich. Hekate rief sie herbei, die im Erebos herrscht und im Himmel. Hier wurde Alphons von Liguori geboren, der Heilige, der die Praxis der katholischen Kirche geschmeidig gemacht hat, sachverständig dem Handwerk der Gauner und Huren zu folgen und mit der Beichte, deren dreibändiges Kompendium er schrieb, es mit gespannteren oder lässlicheren Kirchenstrafen zu kontrollieren. Sie allein, nicht die Polizei, ist der Selbstverwaltung des Verbrechertums der Camorra gewachsen. Aber vielleicht doch auch so wie der Tapfere, schrieb mir dieser Richter, Don Antonio Loffredo, der Priester von Santa Maria della Sanità, der die Jugendkooperative La Paranza ins Leben gerufen hat, die dort allerlei auf die Beine stellt, um aus Gomorra zwar nicht Il Paradiso, aber eben wieder La Sanità zu machen. La Sanità, das ist das Gebiet der Katakomben. Hier wurden über Jahrhunderte Zwiesprachen mit den Toten gehalten. Auch hier hinein aber quoll der Müll, von dem die jungen Leute sie heute befreien, mit eigenen Händen und aus eigenem Engagement. In der quaderförmigen Kammer einer Katakombenecke ist ein Sargdeckel zersplittert. Obenauf liegt ein kaum fingerlanges, nacktes Menschenpüppchen. Zwei grün durchleuchtete Durchbrüche gehen oben in eine verwilderte Dschungel hinaus. Das Oben, das Unten, Wasser oben und dazwischen Kava. Aus rohen Stämmen Golgathas drei Kreuze. Cholera, Apokalypse. Zu Anfang dieses Jahrhunderts spielten hier Kinder. Und du sitzt immer noch bei deinen Wirtsleuten rum. Man geht auf Vesuvlava, weit aufsteigende Engpässe unter den weißen, blassroten, violetten Wimpeln der Wäsche, die von einem Fenster zum gegenüberliegenden gespannt ist wie Fahnen in einer zum Fest dekorierten Triumphstraße. Straßen, die am Ende zugemauert nur zu Fuß erreichbar sind und wo in dunklen Winkeln hinter rostigen Gittern gelblich-blasse Lichter ein erstarrtes Madonnenlächeln erhellen. Immer wieder tief ins Gassenwirrwarr stürzende Blicke. Die bäuerische Kraft des Frühbarocks in abenteuerlich verrotteten Treppenhäusern. Eine Freihandwaage, die der Bauer am Gasseneck verwendet, wo er sein Gemüse verkauft. Unzählige lärmende Kinder, so unzählig wie die räuberischen grauen, sehr fetten und sehr mageren Katzen in allen Etagen. Feilgebotenes, feiles Fleisch, in dessen Ogu die Fliegen schwirren. Wasser und Eucharistie. Dreirädrige, trötende Kleintransporter, die ständigen Mopeds, selten mal ein Fahrradfahrer. Vom Balkon des ersten Stockwerks lässt eine dicke Frau einen Eimer hinab. Unten legt der Händler seine Waren hinein. Sie zieht den Eimer wieder herauf. Auf ausrangierten Kinderwagen türmen sich Packen. Quietschend die Räder der schmalen Vierradgerippe. Sfogliate, mit Crema gefüllte, splitternde, goldene Pasticceria. Eine Tripperia Napoletana in der Via Sanità. Noch eine, schon nahe der Via Toledo, die nächste. Das schmilzende Ich in dem Blau überm Meer. Pfeffrig die trockenen, salzigen, mandelgespickten Ringe Gebäcks. Man atmet sich in die Welt aus und sie sich durch dich ein. Orpheus. Und wieder habe ich das Aufnahmegerät mitlaufen lassen, hinaus auf die Gasse gerichtet. Auf der Terrasse, wo du immer noch sitzt? Wo ich immer noch sitze. Ich sinne meinem Erlebten voraus. Einem bereits Erlebten voraus. Gleichgültig ist, was wir wählen. Ob wir, was wir sehen, lieben, das hat sich schon vorher entschieden. Orpheus, Orpheus. Tote Vögel. Vögel. Vögel. Die Stadt inkarniert sich in den Menschen, durch die sie hindurchspricht oder durch die sie hindurchträumt und durch die sie hindurch geschlagen, auch abgeschlagen wird. Ein Bewusstsein von Ohnmacht, ohne dass man doch im Vergangenen versenke. Neapel. Napoli. Napoli. Paleopeia. Partenope. Napoli non solo amare. Napoli adore ma. Ja, dann seufzten sie auf, denn es wandelte trauriges Schicksal ihres verhängeten Todes. Und schnell, von dem hohen Geklüft her, schwangen sie sich in die Tiefe des salzigen Wogengetümmels. Chiascuro. Napoli è una camminata. Die Hölle und das Paradies. Ein poetisches Hörstück über die Stadt Neapel von Alban Nicolai Herbst. Mit Texten und Musik von Walter Benjamin, Ernst Bloch, Raffaele La Capria, Giacomo Carissimi, Pino Daniele, Gigi D'Alessio, Luigi Dalla Piccola, Johann Wolfgang von Goethe, Georg Friedrich Händel, Hans Werner Henze, Johann Gottfried Herder, Gustav Herling, Hesiod, Cano Lo Guercio, Tommy Riccio, Roberto Saviano, Vergilius und Claudio Villa. Es sprachen Antje von der Ahe, Kavita Janice Schochan, Andreas Nickel, Gerald Schale und der Autor. Technik der Sprachaufnahmen Inge Görgner. Redaktion Sabine Küchler. Montage und Regie mit dem zugeneigten Ohr Thomas Zenkis, Alban Nicolai Herbst. Eine Sendung des Deutschlandfunks 2013. an Dieter Richter ein ganz besonderes Danke.